Ist alles okay, Sir? Ja, alles bestens. Sie sehen furchtbar aus, Sir. Was ist passiert? Ach, gar nichts, kein Problem. Oh, nein, Sir, er hat total recht. Sie sehen wirklich schlimm aus. Sie sollten sofort zu einem Arzt. Ich geh mir gut und schluss.